Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin. Und wir reden über den Februar. Wow, den kurzen Februar. Willkommen mit mir am Mikrofon, das Zeilenende. Glück auf! Glück ab. Lange Anmoderationen im Februar sind gefährlich, dann rutscht man nämlich direkt in den März. Naja, ich habe den 27. Februar. Dann darf ich anfangen. Berlin, 23. Februar 2025. Friedrich Merz wird gleich doppelt Zweiter. Er fährt das zweitschlechteste Ergebnis für die CDU bei einer Bundestagswahl jemals ein, gemessen an den Zweitstimmen, und das zweitschlechteste Ergebnis, mit dem ein zukünftiger Kanzler trotzdem noch Amtsanspruch anmelden konnte. Und dann hat er noch einen zweiten Wahlgang gebraucht, als erster Kanzler jetzt, den zweiten Wahlgang. Jetzt mal nicht meinem Jahresrückblick hier vorgreifen. Ich habe noch viele zweite Male im Angebot. Hattest du zweite Male im Februar? Nein, aber lass uns doch kurz über dein Thema sprechen. Ich meine, das Wahlergebnis an sich ist ja jetzt nicht so, dass... Ich muss ja immer so ein bisschen einordnen. Wenn ich so solche Sachen lese wie, das ist das und das Ergebnis, das und das Ergebnis. Es gibt ja jetzt auch einfach ein wesentlich breiteres Parteienspektrum. Also du kannst halt nicht hingehen und das Ding vergleichen mit den Wahlen in den 50er und 60er Jahren, wo es halt eigentlich nur so drei satisfaktionsfähige Parteien gab. Mit den Grünen kam ja dann irgendwann in den 80ern eine Partei dazu, die man wählen konnte. Und schwupps gingen auch die Gesamtergebnisse so ein bisschen runter, weil ja zumindest diese Parteien ins Parlament kommen. Also allein da hast du ja schon den Effekt, dass es sowieso ein bisschen in den Ergebnissen schwankt. Landtagswahlen beweisen regelmäßig, dass es durchaus auch für die sogenannten Volksparteien in Anführungszeichen möglich ist, eine 3 an der 10er-Stelle zu schaffen. Ja, klar. Das gibt's ja auch, gab's ja auch jetzt an vielen Stellen sogar mit einer 4 oder sowas vorne. Also ja, gut, das sind die Ausnahmefällen, aber das ist möglich. Nein, ich meine, es gibt auch Landtage, in denen fliegen dann regelmäßig irgendwelche Kleinstparteien raus und werden zu Spurenelementen degradiert. Und da rede ich nicht nur von der FDP. Oder andere Kleinstparteien kommen so phasenweise immer mal rein. Da reden wir dann von den Freien Wählern beispielsweise. Klar. Ja, genau. Aber du wolltest da denkt sich der Bayern natürlich auch, hupsi. Ja. Wenn da plötzlich zwei Geschwister sind und einer davon ein Nazi. Und dann hast du natürlich das Problem, dass, also erstens, das muss man halt einordnen, da kommen halt die Ergebnisse her. Dann hast du relativ etablierte Kleinstparteien, die dann irgendwann auch mal ein gewisses Profil entwickelt haben und dann darüber hinaus auch gegangen sind. Das heißt, du hast dann sowas wie die Grünen, die halt dann durchaus nicht mehr irgendwo das kleine Zünglein an der Waage waren, wie die FDP lange mit ihren 4, 5, 6, 7, 8 Prozent und dann einfach nur entscheiden konnten, links oder rechts andocken. Sondern du hast dann halt so Parteien, die dann halt darüber hinaus wachsen über etwas, weil deren Thema halt so wichtig ist. Du merkst ja, die Piraten sind angetreten, um das digitale Thema reinzubringen und dann war ja das Problem komplett gelöst. Also Deutschland ist ja jetzt ein digitaler Vorreiter und damit sind die Piraten ja komplett aus dem Parlament geflogen. Richtig. Kein Mensch braucht Piraten. Nein, also das Thema hat sich halt in anderen Parteien angedockt und dann hast du halt bemerkt, okay, das im Grunde haben die Piraten es nicht geschafft, ein Profil zu entwickeln über dieses digitale Thema hinaus. Die anderen Parteien haben aber dieses digitale Thema bei sich unterbringen können. Und damit hast du es dann halt irgendwo untergebracht. Und dann hast du natürlich, und das darfst du immer nicht vergessen, wir haben in Deutschland kein klassisches Issue Voting mehr aus Schichten heraus, sondern du hast ein relativ wahlkampfnahes Wählen, zeitweise sogar. Also du hast nicht den Typen, der sonntags jeden Sonntag in die Kirche geht und alleine aus diesem Grund schon immer und sowieso CDU gewählt hat. Du hast nicht den typischen Malocher, der sein Leben lang SPD gewählt hat und deswegen einfach nur SPD wählt, weil er halt in der Gewerkschaft ist. Der kann halt auch Linke wählen jetzt auf einmal. Der kann jetzt halt auch Grüne wählen auf einmal. Und dieses ganze Issue-Voting stammt ja aus einer Zeit, als die, also die Theorie des Issue-Voting stammt ja vor allem aus den USA, wo du halt klassisch Gruppen hast, die so zuordnenbar sind. Wo es übrigens auch fliegt in der Zwischenzeit, diese Theorie. Also dieses Issue-Voting funktioniert ja als Theorie auch nicht mehr so 100%. Doch. Weil die Latinos ja zum Beispiel auch in der Zwischenzeit Trump gewählt haben. Eben, die Theorie funktioniert weiter. Du kannst weiterhin sehr genau sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du so das soziologische Umfeld kennst, was diese Leute wählen. Aber wenn du jemanden hast, Arbeitermilieu, niedriger Bildungsgrad, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, dann ist die Antwort halt nicht mehr SPD oder Linke, sondern ist die Antwort halt einfach AfD. Genauso wie du weiterhin sagen kannst, rennt jeden Sonntag in die Kirche, wird mit großer Wahrscheinlichkeit CDU wählen. Das Problem ist, es gibt nicht mehr so viele, die jeden Sonntag in die Kirche rennen. Ja, also das stimmt auch wieder, die Wählermilieus sind schon relativ stabil. Die bekommen nur unterschiedliche Angebote mittlerweile gemacht. Also, nee, du hast halt die Schwierigkeit, gerade im linken Spektrum hast du halt die Schwierigkeit, dass du in der Zwischenzeit nicht mehr so genau sagen kannst, naja, der ist Gewerkschaftsmitglied und hat so ein bisschen soziales Gewissen, der wählt SPD, sondern der kann jetzt halt sowohl als auch. Tut er aber nicht. Wenn er dann Kinder hat, dann wird... Tut er nicht. Ja, naja. Also das ist statistisch belegt. SPD wählt er nicht mehr. Die wählen weder Linke noch Grüne. Also tun sie nicht. Die wählen AfD oder SPD oder bleiben daheim. Also das ist relativ stabil. Wenn sie Kinder haben, die ihnen so ein bisschen den Computer reparieren, dann haben sie auch hin und wieder Grüne. Ja, aber nicht statistisch signifikant. Okay, also ich habe übrigens den 27. Februar, das war ein Donnerstag. Ein Donnerstag, ja. Ja, 27. Februar, Weiberfasnacht. Menschen treffen sich auf der Straße, betrinken sich mehrere Tage genüsslich und vergessen den ganzen Scheiß für eine Weile. Schön. Ja, also es gab tatsächlich, also im Grunde war der Weiberfasnacht dieses Jahr perfekt nach der Wahl, weil die Leute konnten einfach quasi sagen, so, ich habe meine Pflicht getan, ich habe mein Wählermilieu vertreten und ich gehe jetzt mir einfach die Lampen anzünden. Ja, wir haben auch die Lampen angezündet und habe seitdem nicht mehr aufgehört. Ja, aber das war so mein Highlight aus dem Februar, Weiberfasnacht. Das ist das Schöne. Das wird in Zukunft mit einer gewissen, also die zeitliche Nähe wird weiterhin gegeben sein. Also der Termin für Weiberfasnacht hängt ja von Ostern ab. Je nachdem wann, 40 Tage vor, also Pi mal Daumen 40 Tage vor Ostern ist so irgendwie die Regel. Ich glaube, der Aschermittwoch ist 40 Tage vor Ostern. Ja. Genau, und die Bundestagswahl wird jetzt auch unter der Voraussetzung des Friedrich Merz seine Schäflein ins Trockene kriegt, wird auch die nächste Bundestagswahl irgendwo im Februar sein. Also Straßenwahlkämpfende aller Bundesländer sagen Danke, Friedrich. Nee, eigentlich sagen die Danke, Chrissy. Aber ja, es wird wieder so kommen. Da siehst du mal, ein Gebrauchtwagenhändler sorgt dafür, dass jetzt alle dicke, warme Parkas. Der Markt regelt. Oder ja. Eben nicht, Christian. Perfekt. Ja, hast du noch was zu Weiberfasnacht zu sagen? Ich habe dieses Jahr tatsächlich, ich habe dieses Jahr, glaube ich, sogar an Weiberfasnacht gearbeitet. War für dich also kein Höhepunkt letztes Jahr? Ja, das ist richtig. Ich kann da nichts zu beitragen, nichts Qualifiziertes. Also nur in der Form, dass es tatsächlich irgendwie das erste Mal überhaupt ist, glaube ich, in meinem Leben, dass ich weder gefeiert habe noch überhaupt frei hatte, sondern für mich das ganz normale Arbeitstage waren. Na, siehste. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben den Februar, glaube ich, ganz gut repräsentiert. Gehen wir in den März. Und können an der Stelle sagen, wir schauen in der nächsten Folge in den März.